Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts. Diesmal die Folge 269 Berliner Luft. Tja, ich hätte ja fast jede Folge irgendwie eine Idee, um ein kurzes Stück aus dem Lied zu spielen, ja, nach dem Intro, aber geht natürlich nicht, ne? Klar, darf man heutzutage nicht mehr, geht nicht. Und deswegen müsst ihr es halt denken, ne, dazu, ne, Berliner Luft, wird ja klar sein. Tja, der Markus war nämlich in Berlin auf der IFA 2015 und der hat einiges davon zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass er es noch geschafft hat, für diese Folge hier was aufzunehmen. Und deswegen lass ich ihn auch gleich zu Wort kommen. Bitte Markus, erzähl uns von der IFA. Ja, nach längerer Pause dann auch wieder mal von mir. Herzlich willkommen im Uncast. Hallo, danke schön, Rio. Freue mich, dass ich wieder mal mit dabei sein kann. Die IFA macht's möglich, wobei ich ja die Tage auch noch einen weiteren Beitrag machen möchte, und zwar zum OnePlus 2. Das habe ich ja nun auch schon seit kurz nach Markteinführung hier. Da werde ich aber auf jeden Fall in einem weiteren Beitrag drauf eingehen. Jetzt erstmal ganz aktuell zur IFA in Berlin. Ich war am Dienstagabend schon in der Hauptstadt, war am Freitag und Samstag dann selbst auf der Messe und bin seit Samstag spätabend dann auch wieder zu Hause. Muss ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, vor 20 Jahren, ich bin ja auf der IFA seit 1991, seitdem jedes Jahr, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass man früher wirklich die ganze Woche auf der Messe verbracht hat. Ich habe das früher generell eigentlich so gemacht, dass ich die Wochenenden ausgespart habe, wo halt eben die ganzen Privatkunden in großer Zahl auf der Messe sind. Das hat sich auch diesmal gezeigt. Gestern war es unheimlich voll, was natürlich ja für die Messe sicherlich gut ist, für den Besucher weniger, weil dadurch ist es natürlich auch so, dass man vor lauter Menschen teilweise die Attraktionen nicht sieht. Wobei ich eines sagen muss, was positiv war, trotz dieser großen Besucherzahl, haben die Netze durchgehalten. Ein Kollege hat O2 und er sagte, naja, bei mir ist es manchmal so ein bisschen dünn, dauert ein bisschen länger, bis WhatsApp-Nachrichten, ja, ich weiß, Rio, aber bis WhatsApp-Nachrichten rausgehen, sprich, da gab es wohl ein bisschen Kapazitätsengpässe. Ich hatte O2 auf der Messe nicht dabei, sondern nur Telekom und Vodafone, und muss sagen, damit war ich jeweils wirklich zufrieden, das lief. Das Vodafone-Netz war an anderen Stellen in Berlin ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Wo ich übernachte während der Messe, habe ich normalerweise gute LTE-Versorgung von Vodafone. Und Freitagabend komme ich nach Hause, in Anführungszeichen, in die Wohnung, wo ich immer übernachte während der Messe. Und plötzlich habe ich da nur 3-4 Mbit. Da dachte ich schon, was ist denn jetzt los? Und dann stelle ich eben fest, dass ich im UMTS statt im LTE-Netz war, mit dem Router, den ich aufgebaut hatte, parallel dann mal am iPad geguckt und tatsächlich auch nur UMTS. Das war da ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Keine Ahnung, womit das zusammenhing. Ob da einfach eine Netzüberlast war oder ob das LTE-Netz in dem Bereich komplett ausgefallen war. Ansonsten muss ich sagen, sowohl Telekom als auch Vodafone sehr gut. Wo ich O2 ganz gerne verwendet habe, war auf der weiten Anreise vom Messequartier in Gropiusstadt zum Messegelände. Man fährt ja doch recht lange mit der U-Bahn und später dann mit der S-Bahn und so weiter. Und in der U-Bahn hat man in Berlin ja die Besonderheit, das E+. Und da greift ja dann das National Roaming mit O2 UMTS ausgebaut hat. Das heißt, man kann mit E+ in der U-Bahn surfen mit E+ und O2. E+-Kunden haben sogar den Vorteil, dass LTE funktioniert. Das geht natürlich für O2-Kunden momentan noch nicht, weil es ja kein LTE-National Roaming gibt, sondern nur UMTS. Das war ein gewisser Vorteil, muss ich sagen. Ansonsten, was die Messe betrifft, das, was für mich persönlich am interessantesten war, hat eigentlich gar nichts mit Android zu tun. Jedenfalls nur im entferntesten Sinne. Das waren nämlich die neuen Tarife von der Deutschen Telekom. Ich habe selbst zugeschlagen, bin selbst umgestiegen. Ich war noch in einem älteren Tarif bei der Telekom und bin jetzt in den aktuellen gewechselt, weil ich muss ehrlich sagen, mit dem zusätzlichen Datenvolumen, das man jetzt in vielen Tarifen bekommt, das ist schon sehr nett. Natürlich sind die Telekom-Tarife nicht gerade die günstigsten. Wenn ich sehe, dass diverse Drillisch-Marken jetzt schon All-Net-Flatrates für 25 Euro mit 6 Gigabyte Datenvolumen raushauen, wo sogar noch eine Multicard dabei ist, und ich zahle bei der Telekom jetzt für meinen Tarif knapp 100 Euro im Monat, allerdings für 10 Gigabyte, die man aber ehrlich gesagt auch nur in den wenigsten Fällen, nur in ganz wenigen Monaten braucht, dann ist das natürlich schon recht sportlich, ne, vom Preis her. Aber ich bin momentan so ein bisschen aufs Telekom-Netz angewiesen. Wer meinen Blog, wer smartphone.de mitverfolgt, der weiß auch warum. Ich habe ja viele, viele Jahre nur GSM zur Verfügung gehabt und damit auch nur GPRS oder Edge für den mobilen Internetzugang. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, mobiles Internet fand eigentlich fast nicht statt. Weil mit GPRS oder Edge kann man vielleicht noch in WhatsApp, in Google Talk oder in welchem Messenger auch immer eine Nachricht austauschen, aber wirklich surfen kann man darüber natürlich nicht. Und die Telekom hat als erster und vorerst einziger Netzbetreiber hier jetzt LTE ausgebaut. Und ich muss sagen, ich wäre ja wahnsinnig, wenn ich jetzt auf LTE verzichten würde. Ja, weil ich muss schon sagen, es ist schon schön, wenn man mal spazieren gehen kann zum Beispiel. Und nicht direkt offline ist, sondern wenn man eben Spotify weiterhören kann, wenn man den Antcast auch mal streamen kann, zum Beispiel. Das sind eben Dienste, die ich unterwegs auch sehr, sehr gerne nutze. Halt eben Webradio, Podcast, Musikstreaming-Dienste etc. pp. Und das ist natürlich eine feine Sache, wenn das jetzt funktioniert. Soll zwar von Telefonica dann auch irgendwann demnächst LTE kommen, Vodafone ist noch nichts in Sicht. Aber das kann noch ein, zwei Jahre dauern und bis dahin, denke ich mal, bleibe ich jetzt erstmal Telekom-Kunde. Danach denke ich schon, dass ich eher ins Telefonica-Netz wechsle, einfach aus Kostengründen, weil auf Dauer ist das ja schon recht teuer bei der Telekom, muss man ja schon sagen. Aber wie gesagt, das war für mich so mein persönliches Highlight eigentlich auf der IFA, die neuen Telekom-Tarife. Es war auch sehr geschickt, was die Telekom da gemacht hat. Die haben nämlich keine Preise gesenkt, sondern die haben einfach in die bestehenden Tarife mehr reingepackt. Bestandskunden freuen sich. Der ein oder andere, zum Beispiel auch in meinem Bekanntenkreis, hat sogar schon überlegt, ob ich da nicht in einen kleineren Tarif wechsle, der eigentlich auch reicht. Ach nee, würde ja Umstellungsgebühr kosten, bringt also nichts. Das heißt, die Telekom hat die gleichen Einnahmen wie bisher. Und ja, hatte eben keine Not, die Preise zu senken, was aber dank ihres LTE-Ausbaus auch absolut okay ist. Ich meine, wenn man natürlich in der Großstadt oder im Ballungsraum wohnt und von allen Netzen vernünftiges mobiles Internet hat, ja, kein Problem. Ist man nicht zwingend auf die Telekom angewiesen. Aber ich hier draußen, konkretes Beispiel, wie gesagt, ohne Telekom habe ich hier kein vernünftiges mobiles Internet. Ja, und darauf möchte ich halt schon eigentlich nicht verzichten. Schon, es kann ja auch mal sein, dass DSL mal ausfällt und man auch mal praktisch auf anderem Weg online gehen muss, auch schon um arbeiten zu können. Und das muss natürlich laufen. Das war für mich so ein gewisses Highlight. Hardwaremäßig natürlich die neuen Smartphones, Android-Smartphones von Gigaset. Ja, deutscher Hersteller, der nun auch nach Decktelefon mit Android-Smartphones auf den Markt kommt. Sicherlich eine sehr, sehr interessante Alternative. Ich habe die Geräte in der Hand gehabt, sie machen auch einen wirklich soliden Eindruck. Sehr gute Alternative finde ich auch zu anderen Geräten. Was ich ein bisschen schade irgendwo fand, dass Samsung einem in der CityCube-Halle, wo Samsung ja schon seit letztem Jahr zur IFA immer ist, einem praktisch ja, scharf macht auf das Galaxy Note 5. Ja, man sieht überall Galaxy Note 5 zusammen mit der neuen Smartwatch oder auch ein eigener Stand, überall Galaxy Note 5. Das Gerät soll ja in Deutschland oder generell in Europa momentan gar nicht auf den Markt kommen. Deswegen frage ich mich natürlich, warum machen die so ein Bohai um das Galaxy Note 5, wenn das hierzulande erstmal gar nicht erhältlich sein wird. Natürlich war auch das Galaxy S6 Edge Plus zu sehen. Und in dem Zusammenhang sehr, sehr interessant für mich als jemand, der momentan auch noch überzeugter BlackBerry-Nutzer ist, das Tastaturcover. Also das ist durchaus was, was ich mir vorstellen könnte als sinnvollen Ersatz. Man hätte praktisch ein vernünftiges Android-Smartphone und müsste trotzdem nicht auf eine Tastatur verzichten. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Kombination. Aber BlackBerry selbst war auf der IFA oder ist auf der IFA, die läuft ja noch, ist auf der IFA tatsächlich auch vertreten mit einem kleinen, aber feinen Stand in Halle 24. Und ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, als ich da nämlich hinkam, war eine regelrechte Traube von Menschen davor. Das heißt, die Leute interessieren sich wieder für BlackBerry, was ich selbst jetzt erstaunlich fand. Ich habe mit einem der Mitarbeiter dort gesprochen und der sagte auch ganz klar, die Leute fragen aktiv auch nach dem Android BlackBerry. Gibt ja schon seit einiger Zeit Gerüchte, sogar Fotos mittlerweile, geleakte Fotos, nach denen BlackBerry demnächst ein Android Smartphone auf den Markt bringt, und da fragen die Leute wohl aktiv nach, wobei ich verstehe es nicht so ganz, weil man kann ja mit jedem anderen BlackBerry 10 Smartphone auch fast alle Android-Apps nutzen. Ja, man hat halt keine, also offiziell keine Google Play-Dienste, das lässt sich aber auch ohne Root oder irgendwelche Tricks, kann man Google Play nachinstallieren. Und dann hat man im Prinzip jetzt schon eigentlich alles gut. Es ist sicherlich so, dass die Geräte noch ein bisschen flüssiger laufen, wenn dann nicht eine virtuelle Maschine ein zweites Betriebssystem mit rumschleppen muss, sondern wenn man die BlackBerry-Dienste dann direkt auf Android draufpackt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Konzept, ein sehr interessantes Gerät könnte das werden. Und dazu war natürlich auf der IFA noch nichts zu sehen. Was es auf der IFA Neues gab, war die Silver Edition vom BlackBerry Passport. Das normale Passport habe ich ja seit Ende vergangenen Jahres. Sehr großes und auch wirklich schönes Gerät, finde ich. Aber sicherlich nichts für die breite Masse. Aber wenn da jetzt so ein Android-Slider rauskommt, ich könnte mir vorstellen, das könnte durchaus auch Erfolg haben. Wobei ich ohnehin der Ansicht bin, der momentane nicht ganz so große Erfolg, sage ich mal, von BlackBerry, der hängt teilweise auch damit zusammen, dass es praktisch kein funktionstüchtiges Marketing gibt. Ja, die machen ja wirklich quasi keinerlei Reklame für ihre wirklich guten Produkte. Ja, wenn man ein Smartphone sucht mit sehr, sehr gutem Lautsprecher auch, um zum Beispiel den Amcast direkt am Smartphone zu hören, ohne Headset oder so, BlackBerry kann das, ja. Ein iPhone klingt noch einigermaßen gut, ein HTC One M9, natürlich eine feine Sache. Klingt auch wirklich gut. Aber ansonsten ist das ja relativ traurig. Dann haben wir ja im Vorfeld der IFA das neue Dual-SIM-Smartphone von HTC gesehen. Es ist tatsächlich auch auf der IFA zu sehen. Das Gerät, was meiner Ansicht nach aber ein absoluter Fail ist. Ein 300-Euro-Gerät mit veralteter Hardware. Ich glaube, 1,5 GB RAM hat es ja nur. Das Desire, wie heißt es genau? 738G, glaube ich. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen bringen die da so ein Smartphone raus ohne LTE. Es tut mir furchtbar leid, aber das kann es nicht sein. Wenn ich sehe, dass es mittlerweile auch in immer mehr Discounter-Tarifen LTE gibt. Die Telekom bietet bei ihren neuen Prepaid-Produkten jetzt LTE an. Vodafone hat schon seit einiger Zeit bei Call ja auch LTE. Die ganzen E-Plus-Discounter, sei es Alditalk, sei es Blau, sei es Simyo, die haben alle LTE mittlerweile. Also auch auf Prepaid-Basis und auch beim Discounter. Tut mir leid, wie kann man ein 300-Euro-Smartphone ohne LTE anbieten? Das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Was bei diesem Gerät ich hatte es in der Hand, allerdings wirklich gut gelöst ist, im Gegensatz zum One M8 Dual-SIM damals, ist die Dual-SIM-Unterstützung. Also man kann jetzt wirklich Dual-SIM-mäßig auch die Daten-SIM umschalten. Man kann jetzt, also ohne, dass man die Karte umstecken muss, das geht jetzt auch per Software, wie es bei anderen Dual-SIM-Smartphones auch geht, wie es beim HTC One M8 eben nicht ging. Man kann jetzt auch die SIM-Karten einzeln ein- und ausschalten. Wenn man jetzt zum Beispiel die Geschäftsnummer und die private Karte im gleichen Handy hat und dann sagt, okay, ich möchte auf der Geschäftsnummer abends oder auch am Wochenende nicht erreichbar sein. Ein Klick genügt und die ist aus. Und das ist natürlich schon wirklich eine feine Sache. So soll das eigentlich meiner Ansicht nach ja auch sein. Ja, ansonsten fand ich auf der IFA natürlich auch den Medienbereich sehr interessant. Also sprich DAB Plus, Digitalradio, natürlich eine feine Sache. Man sieht immer mehr Streaming. Boxen zum Beispiel auch, also Spotify-ähnliche Systeme, auch mit, ja, logischerweise Apps für iOS und Android dann jeweils dabei, entsprechende Hardware dazu. Was ein bisschen schade ist gegenüber früheren Funkausstellungen, ist, dass die eigentlichen, ja, Treiber früher dieser Messe, nämlich die Rundfunkanstalten, nur noch in sehr kleiner Zahl vertreten sind. Die ARD lässt sich nach wie vor nicht lumpen, ist mit einem großen Stand in Halle 2.2 vertreten. ZDF wäre schon seit einiger Zeit nicht mehr da. NTV und N24 sind da. N24 allerdings in einer Halle, wo ansonsten sowohl Rundfunk als auch Telekommunikation gar nicht stattfindet. Also wo sie ein bisschen fehl am Platz sind, wie ich finde. Und das private Radio B2 ist auch auf der IFA vertreten. Also alles in allem ansonsten recht dünn. Man sieht kein ProSieben Sat.1, man sieht kein RTL, man sieht die ganzen anderen Berliner Privatradios nicht, also Berliner Rundfunk 104.6, RTL, wie sie alle heißen, alle nicht da. Und das ist eigentlich etwas schade. Und das hätte es, sagen wir mal, vor 20 Jahren auf der IFA sicherlich nicht gegeben. Für mich hardwaremäßig auch interessant natürlich die neuen Sonys. Spannend, dass man das Z5 gleich in drei verschiedenen Gerätegrößen rausbringt. Das war ja früher anders. Gerade das Kompakt, das kam ja 2014 dann erst zur CES, also einige Monate neben dem Z2 war es damals, glaube ich, noch. Und das kommt jetzt alles parallel auf den Markt. Es könnte darauf hindeuten, dass die CES im Januar, wie schon dieses Jahr, nicht ganz so interessant wird, um es mal ganz vorsichtig anzudeuten. Aber wenn die Neuheiten jetzt schon auf der IFA raushauen, fürchte ich fast, dass dann auf der CES nicht mehr so viel kommt. LG natürlich könnte sein, okay. Aber ansonsten muss man da einfach mal abwarten. Die Sonys waren pressetechnisch recht unprofessionell, haben selbst auf Nachfrage gesagt, dass weltweit keine Dual-SIM-Version der Z5-Reihe geplant ist oder sind. Auf der internationalen Sony-Seite kann man die sogar schon, also nicht vorbestellen, aber man kann sich vorregistrieren lassen und bekommt dann eine E-Mail, wenn sie verfügbar sind. Halt nicht in Deutschland. Finde ich nach wie vor schade. Und ich finde auch das Argument, die Provider wollen das nicht, das zieht eigentlich nicht, weil man muss die Geräte ja nicht über Provider vermarkten. Man kann sie ja über Amazon, über Mediasaturn oder über unabhängige Händler ganz einfach verkaufen. Es muss ja nicht alles über die Netzbetreiber laufen. Ein Markt, denke ich mal, wäre in jedem Fall da. Das wiederum haben die Sony-Mitarbeiter auch bestätigt. Ja, auch deutsche Kunden fragen nach den Dual-SIM-Geräten. Ja, Leute, dann verkauft sie uns doch. Ja, also insofern, da könnte man meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr machen. Ansonsten hardwaremäßig muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Jetzt mal egal in welcher Größe das Z5 ist, eine feine Sache, gar keine Frage. Ja, ansonsten großes Thema auf der IFA Smartwatches. Man sieht an jeder Ecke des Messegeländes Smartwatches. Und das scheint langsam aber sicher auf dem Markt anzukommen. Und selbst von Leuten, die eigentlich keine Uhrenträger sind, höre ich mittlerweile, ja, könnte ich mir schon vorstellen, ist gar nicht so schlecht. gefällt mir ganz gut. Das ist jetzt die erste Smartwatch, wo ich mir mal vorstellen könnte zu tragen, obwohl ich eigentlich kein Uhrenträger bin. Solche Sätze habe ich also in den letzten Tagen zu hören bekommen und das ist doch erstaunlich, ja. Also es kann durchaus sein, dass so langsam aber sicher sich die Smartwatches durchsetzen. Ja, die neue Samsung ist ja auch jetzt die erste, die auch mit Nicht-Samsung-Geräten läuft. Die neuen Motorolas, sicherlich interessant. Was bei Samsung spannend ist, ist die Version, die auch neben WLAN Mobilfunk kann. Denn diese Version bringt auch einen Nachteil mit sich, nämlich dass sie eben auch, dass man keine SIM-Karte wohl einlegen kann, sondern dass es nur eine Version gibt mit eSIM, also mit fest eingebauter SIM-Karte. Und schade, schade fand ich, dass Samsung genau zu diesem Modell auf der Messe noch gar nichts sagen konnte. Es auch nicht da hatte. Ja. Denn das ist ja eigentlich das Modell, das am interessantesten ist. Wie funktioniert das mit der eSIM? Ich bin da nämlich persönlich sehr skeptisch. Es gibt die einen, die sagen, ja, so eine eSIM ist doch praktisch, das lästige SIM-Kartenwechseln entfällt. Wenn ich einen anderen Provider nehmen möchte oder einen anderen Vertrag, buche ich den einfach auf mein Gerät auf und gut. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass von iYildiz bis SIM-Quadrat, von Ortel Mobile bis Blau und keine Ahnung, von Phonik bis Congstar wirklich jeder kleine Provider mit den Geräteherstellern entsprechende Verträge abschließt, um überhaupt auf diese eSIM-Plattform draufzukommen. Und genau das ist das Problem. Ich bekomme als Kunde dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nur noch die Provider und die Verträge von Herstellers Gnaden angeboten. Und da ist es völlig egal, ob das eine Samsung, ein Apple oder wer auch immer ist, das lehne ich ab. Ich bin der Kunde und ich möchte bitte selbst entscheiden, welchen Vertrag oder welche Prepaid-Karte und welchen Tarif ich in meinem Endgerät verwenden möchte. Ich glaube nämlich nicht, dass man so ohne weiteres nach Ägypten in Urlaub fahren kann und sagen kann, Tachchen, ich möchte jetzt bitte schön eine Vodafone Egypt Prepaid-Karte quasi auf meine Samsung-Uhr buchen. Ja, und in 14 Tagen ist da aber bitte meine Telekom Multisim wieder drauf. Also das halte ich für sehr problematisch und da bin ich sehr skeptisch, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, da gab es auf der Messe halt noch nicht viel. Und da muss man einfach abwarten, wie sich's weiterentwickelt. Ja, theoretisch könnte ich jetzt noch 20 Minuten machen, aber ich denke mal, der Beitrag ist eh schon lange genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr die natürlich gerne auch loswerden. Können wir nächste Woche nochmal drauf eingehen, gegebenenfalls. Zumal ich, wie gesagt, für nächste Woche ohnehin nochmal einen Beitrag einplane. Den werde ich aber dann etwas frühzeitiger, voraussichtlich am Donnerstag schon produzieren. Wo es dann, wie gesagt, auch ums OnePlus 2 geht. Ein sehr spannendes Gerät, für das sich viele sicherlich auch interessieren, auch wenn natürlich das alberne Invite-System den einen oder anderen abhalten wird, möglicherweise darauf zu warten. Das wird wahrscheinlich wieder genauso kommen wie im vergangenen Jahr. Jetzt, wo jeder scharf auf das Gerät ist, ist es kaum zu bekommen. Und in dem Moment, wo es zu bekommen ist, will es keiner mehr haben, weil es ein halbes Jahr alt ist. Aber ich hoffe, dass OnePlus da möglicherweise auch mal draus lernt und das nächstes Jahr ein bisschen anders macht. Aber das nur in aller Kürze. Mehr zum OnePlus 2 dann nächste Woche. Und jetzt erstmal wieder zurück zum Rio. Danke, Markus, dafür. Wahnsinn. War wieder sehr informativ. Ich kann zwar nicht ganz zustimmen, ja, mit dem WhatsApp-Kram, aber egal. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf den Bericht über das OnePlus 2. Ich glaube, das ist auch noch sowas, das die User momentan doch spaltet. Ja, das OnePlus 2. Genau. Bin auch sehr gespannt und freue mich auch da schon wieder. Herzlichen Dank, Markus. Ich komme jetzt mal zu dem Thema 4K und Android, ja. Das geht im Moment nicht, technisch nicht, und es wird auch Unsinn bleiben. Ja, das sage ich knallhart, ja. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, so vielleicht wie Bill Gates mal, ja. 640 Kilobyte Speicher ist genug für jeden, ja. Und hier ist das Problem aufgetaucht. Sony. Ja, ich habe vor einigen Folgen im Uncast gesagt, dass Sony nicht auf den Wahnsinn kommt, ein 4K-Display Smartphone rauszubringen, sondern dass es hieß, also 2K-Auflösung und fertig. Ja. Leider war das nicht so. Tatsächlich kommt ein Edel-Smartphone, das Z5 Premium, mit einem 4K-Display. Das Problem ist, dass Android aber kein 4K verarbeiten kann. Also sind es hochskalierte 1080p Auflösung. Ja. So. Klipp und klar, warum ist das Unsinn? Weil es hochskaliert? Nein, weil die 4K-Auflösung bei einer Bildschirmdiagonalen von 5,5 Zoll lachhaft ist. 800 Pixel pro Inch ist das. Das bedeutet aber, dass es überhaupt nichts bringt, denn nur 300 Pixel pro Inch kann das menschliche Auge, ja, ohne weitere technische Hilfe erkennen, unterscheiden. Ja? Also ohne Lupe oder Vergrößerung oder Mikroskop kann man da nichts mehr sehen. Ja? Und das gilt auch nur für beste Augen. Ja? Der normale Durchschnitt dürfte dann sogar deutlich unter 300 Pixel pro Inch, pro Zoll eben liegen. Aber bleiben wir mal bei den 300 ppi, die maximale Grenze, was das menschliche Auge erfassen kann. So. Da müssten wir also mit 1080p bestens bedient sein, wenn ich das hier richtig sehe. Und somit ist natürlich vollkommener Mumpitz. Warum ärgert mich das denn? Warum sagt denn der Rio jetzt nicht einfach, okay, 4K ist doch cool, auch wenn man es nicht sehen kann, man hat's ja und fertig. Ne? Ganz einfach. Das geht auf Kosten von Strom. Das heißt, Akkuverbrauch wird massiv erhöht. Die Rechenleistung geht statt in die Abarbeitung von Apps in die Darstellung des Bildschirms, ja, des Displays, und das ist einfach nicht okay. Dann wird ein High-End-Gerät zu einem Mid-Range-Gerät, nur damit man hier eine Auflösung darstellen kann, die das menschliche Auge gar nicht erkennen kann. Also blöder geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, das ist doch nur noch Pixel-Porno. Ja, sonst nix. Das ist doch die Fantasie nur noch, die damit spielt. Ja. Um das gleich mal klarzustellen, Ultra-HD auf einem 55 oder 60 Zoll Display, ja, das ist durchaus vernünftig. Ja. Aber selbst da sind die Grenzen durchaus fließend, wo man sagt, okay, das ist noch vernünftig. Man muss die Größe des Bildschirms und auch die Entfernung berücksichtigen. Also den Abstand, den man zur Mattscheibe hat, ja, um da überhaupt noch was zu unterscheiden. Ja. Ungelogen, es gibt genug Menschen, die eine gut kodierte DVD in SD-Auflösung nicht von einer Blu-ray in HD-Auflösung, 1080p-Auflösung unterscheiden können. Und das gibt's jede Menge Menschen, die das nicht können. Und wenn dann die Bildschirmdiagonale eben größer wird, ja, 55 Zoll zum Beispiel, da ist es dann wirklich zu empfehlen, auf jeden Fall HD-Auflösung zu benutzen. Ultra-HD-Auflösung, das ist wieder eine Geschichte, da haben wir genau wieder dasselbe Problem, ja, da müssen die Bildschirme noch größer werden, damit man wirklich was davon hat. Und die Abstände dürften nicht größer werden, ja, vom Sessel oder von der Couch zum TV. Ja, sonst ja, ist es nur ein Placebo. Ja. Aber hier, ich meine, hier reden wir von Displaygrößen. Das ist sowas von sinnlos. Da haben wir Computerbildschirme mit 15 Zoll, mit 17 Zoll, mit Auflösung 1920 mal 1200 oder 2300 noch was, ja. Und dann regen wir uns auf, ja, wenn ein Smartphone 1080p Auflösung, also 1920 mal 1080 Bildpunkte hat, auf einem 5,5 Zoll Display oder sogar noch kleiner. Da ist bei mir jegliche Grundlage für eine Diskussion weg, ja, weil das einfach nicht mehr sinnvoll ist dann. Ja. Aber gut, okay, jetzt hat Sony dieses Gerät herausgebracht. Warum wird das selbst für die Leute uninteressant bleiben, die jetzt sagen, ja gut, ich kann es nicht sehen, aber ich will's haben, verdammt, ja. Ganz einfach, weil Android in der momentanen Version nicht dafür geeignet ist, für solche Auflösungen darzustellen. Das Android-System selbst läuft mit maximal 1080p, auch das ist sehr, sehr interessant zu wissen, ja. Lediglich vorinstallierte Video- und Foto-Apps von diesem Sony-Gerät können das Display also mit speziellen proprietären Treibern direkt mit 4K-Auflösung ansteuern, ja. Und normale App-Entwickler haben darauf auf diese proprietären Treiber eben gar keinen Zugriff. Das sind auch noch nicht offiziell Bestandteil vom Android-Betriebssystem und damit natürlich eine Sache, die rein nur bei Sony liegt. Ja. Selbst die Screenshots der 4K-Video-App von Sony, die zu Präsentationszwecken eben gezeigt wurde, selbst die liegen nur in 1920 mal 1080 Bildpunkte vor, weil die Screenshots-Funktion des Android-Systems gar nicht mehr bietet. So. Ist das nicht interessant? Ich bin mir zwar noch nicht hundertprozentig sicher, ob das so geschluckt werden kann, ja, denn es gibt ja auch Auflösungen jenseits von 1920 mal 1080 Bildpunkte und da kann man ja sehr wohl Screenshots machen in der entsprechend hohen Auflösung. Also scheinen das auch nur zu zählen für diese Sony-Geräte, aber generell eine offizielle Unterstützung von Android für 4K-Video gibt es nicht. So, 4K-Video, um das ganz klar nochmal zu bringen, das einzige Argument, was gesagt wurde, ist eben für Virtual Reality Darstellungen, ja, aber ehrlich gesagt, das ist doch ein fadenscheiniges Argument. So, ganz einfach, ich sag's mal. Naja, gut, okay. Wie auch immer, momentan geht's nicht. Ja, und die VR-Fans werden sehr enttäuscht sein, wenn sie da so ein Cardboard oder was damit nutzen würden. Denn 1080p mehr gibt's da nicht. So. Ansonsten war, um jetzt mal zu den News zu kommen, Sony mit seinen Xperia Z5 oder Z5 jedenfalls doch sehr interessant. Lassen wir mal den 4K-Müll da weg, ja. Zumindest mal was das Display betrifft. An anderer Stelle beispielsweise an der Kamera. Da ist es vielleicht doch interessant, wenn man sich eben dann die Filme auf seinem 55 Zoll TV-Gerät anschauen will, die man mit dem Xperia Z5 gemacht hat. Genau das ist nämlich dann auch möglich. Der Prozessor mit Snapdragon 810 Octa-Core 64-Bit, natürlich mit einer Adreno 430 GPU, 5.1 Lollipop wird drauf sein, 23 Megapixel Kamera, ja, damit wird 4K Video Capture und Ausgabe eben möglich sein. Und man hat hier einmal natürlich die Hauptkamera, dann eben mit dieser Auflösung und die Frontkamera 5 Megapixel Auflösung, ja. Ja, genau, das Glas, das war noch sehr, sehr interessant, ja. Da wird offenbar kein Gorilla Glas verbaut, sondern ein Chemical Tempered Glas nennt sich das. Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung. Sehr interessant. Das Display, wie bei Sony üblich, ein Triluminous Display für Mobile, und ich muss sagen, die Displays sind eigentlich recht gut. IP oder IP65, 68 Wasser- und Staubdicht. Also, wer das Samsung ankreidet, dass sie bei dem Samsung Galaxy S6 bei der normalen Version eben da auf die Wasserdichtheit und Staubdichtheit verzichtet hat, hier bei den Sony-Geräten ist es nach wie vor tatsächlich vorhanden. Und IP65, IP68 bedeutet, ihr könnt das Teil auch tatsächlich einen Meter unter Wasser halten für eine halbe Stunde und dort auch sogar Aufnahmen machen. Tja, was geht? Dann ein Speicher, Flash-Speicher, 32 GB ist für so ein High-End-Gerät eigentlich nicht okay, aber okay. Micro-SD-Karte, 200 GB, fähig immerhin. Allerdings gibt es da sehr große Einschränkungen, was man damit machen kann. Also hier auf dem Z3 Tablet Kompakt kann man zum Beispiel nicht die Bilder per Kamera abspeichern und diese dann mit der Fotos-App benutzen. Die Fotos-App hat keinen Zugriff dann auf den Kameraordner auf der SD-Karte. Also da hat Android beziehungsweise Google wirklich Mist gebaut bei Android mit dieser Beschränkung auf die SD-Karte. Langsam geht mir die Sicherheitsfeatures dermaßen auf den Senkel, wenn man sein Gerät nicht mehr richtig nutzen kann. Ich möchte dann bitte eine Funktion haben, wo ich sagen kann, okay, eigenes Risiko, ich will Daten einfach so auf die SD-Karte speichern. Alle Apps dürfen auf diese Daten zugreifen. Boom, mein Risiko, mein Handy, ich will's. Damit könnte ich dann was anfangen. So ist die 32 GB SD-Karte für ein Brrr, ne? Ja, ich hab's mich jetzt selbst ausgepiepst. Aber ihr könnt euch das Wort vielleicht denken. Okay, also die Unterschiede. Ja, es gibt ja ein Z5, Z5 Kompakt und Z5 Premium. Ja, Farbunterschiede, bla bla bla, natürlich, klar. Z5 in der Mitte vom Gewicht der 154 Gramm, Z5 Kompakt 138 Gramm. Das große Teil ist natürlich das Z5 Premium, 180 Gramm. Entsprechend auch die Akkus, 2700 mAh das Kompakt, 2900 mAh das normale und 3430 mAh das Z5 Premium, wobei alle haben die gleiche Standby-Zeit. Die wird eben verbraten durch das 4K-Display beim Z5 Premium. Ja, so sieht es aus. Beim Z5 Kompakt sind eben 2 GB Hauptspeicher drin, beim Z5 und Z5 Premium jeweils 3 GB, meiner Meinung nach zu wenig, vor allem beim Premium. 4,6 Zoll Display beim Z5 Kompakt mit 720p HD-Auflösung. Full HD 1080p bietet dann das normale Xperia Z5 mit 5,2 Zoll und 5,5 Zoll eben dann, wie erwähnt, das 4K-Display mit 3840x2160 unnützen Pixeln. Das ergibt dann eben PPI 323 Pixel pro Zoll beim Kompakt, 428 beim Z5 und 806 beim Z5 Premium. Also beim 5,2 Zoll Full HD 1080p Display kann man schon keinen Unterschied mehr zu einem Z5 Kompakt 720p mit 4,6 Zoll Display erkennen. Gut, wie auch immer. Ein Nano-SIM wird verwendet, Dual-SIM wird's geben, eine Version dafür, wie allerdings hier schon gesagt wurde, so ganz richtig ist das alles nicht, wie das vom Marketing her gehandhabt wird, aber okay, wir müssen mal abwarten, was da noch passiert. Und sollen auch bald verfügbar sein. Oktober 2015 soll es das Z5 und Z5 Kompakt geben und das Z5 Premium ab November 2015. Gut. um mal gleich weiterzumachen, ach ja, eins vielleicht noch, die 0,03 Sekunden. Ja, und das ist vielleicht mal was Interessantes. Das Z5 hat nämlich eine sehr, sehr schnell fokussierende Kamera, die in nur 0,03 Sekunden fokussieren kann. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Schade, dass so viel Hype gemacht wird um dieses nutzlose 4K-Display, aber so wenig um die 0,03 Sekunden Fokussierungszeit. Die ist nämlich wirklich Hammer und würde so manches Foto, hätte so manches Foto gelingen lassen können, was vorher eben total verschwommen oder unscharf ist. Ja. Und eine schöne Sache, die hier gezeigt wird von Sony, wie schnell sind 0,03 Sekunden, was kann man in 0,03 Sekunden machen, wie weit kommt man in 0,03 Sekunden und was könnte man in diesen 0,03 Sekunden scharf stellen, wenn man ein Bild macht? Ja, finde ich sehr, sehr interessant. Ha, das mal richtig gut gemacht. Nette Werbung, kann man nichts sagen. So, aber jetzt mal zum Mitbewerber, nämlich Huawei. Die haben das Mate S vorgestellt. Das war das Telefon, das mich am meisten interessiert hat. Und da wurde auch einiges erwartet davon. Huawei hat ja seinen eigenen Prozessor, der verwendet wird. Leider ist das Display entgegen dieser Mate S oder Mate Modelle etwas klein geraten, meiner Meinung nach, für heutige Verhältnisse. 5,5 Zoll AMOLED On-Cell Display. Ja, mit Full HD Auflösung, also vollkommen ausreichend. High Silicon Kirin 935 Octa-Core Prozessor. Der besteht aus einem Quad-Core mit 2,2 GHz und einem Quad-Core mit 1,5 GHz für die Aufgaben, die eben im Hintergrund laufen können, wird nicht so viel Strom verbraucht. Sehr, sehr gut. Speicher 32 GB, Hauptspeicher 3 GB, okay. 13-Megapixel-Kamera hinten, 8-Megapixel-Kamera vorne. Das ist sehr bemerkenswert, ja, 8-Megapixel-Kamera, ja, Selfie-Power, Make-up, ja. NFC ist auch verbaut, meiner Meinung nach auch wichtig momentan, da wird nämlich noch was kommen in Zukunft. 156 Gramm, gar nicht mal so schwer, 2700 mAh Akku, Lithium-Polymer. Eigentlich hört sich das ganz bodenständig an, dieses Mate S. Allerdings umhauen tut's mich nicht. Ich habe doch ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Display her. Also ich hätte auf ein 6 Zoll, hätte ich da schon gehofft, aber gut, okay, sei's denn so. Acer hat aufgetrumpft übrigens hier mit 4 verschiedenen Modellen, ja. Und ich gehe nur mal ganz kurz durch. Es gibt ein Einsteigermodell sozusagen mit einem Quad-Core, 1,3 GB, 2 GB Speicher, 5,5 Zoll Display, ja. Dann gibt es noch das Z630S mit einem Octa-Core Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher. Erfreulicherweise wird das dann gar nicht mal so teuer werden. Das Z630, also die kleine Version, kommt auf 199. Ich denke dann, dass die Z630S-Version nur minimal teurer wird. Ich schätze mal, dass die dann bei so 249 Euro liegt. Ja, dann gibt's eben auch noch die Midrange. Also das waren eigentlich die höheren Ausgaben sozusagen, ja, von diesen Geräten, die neu angekündigt wurden. Das 530 kommt für 149 Euro mit 1 bzw. 2 GB her, 1,3 GHz MediaTek Prozessor, 8 Megapixel Kamera Front Facing für Selfies optimal, ja, 5 Zoll Display. Und auch davon gibt es eine S-Version mit Octa-Core, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher. Und auch, wie gesagt, beginnt bei 149, denkt die höhere Version, kostet dann 199. Und dann das absolute Einsteigergerät, das Z330 mit 4,5 Zoll Display, 1 GB Speicher, 8 GB interner Storage mit einem Snapdragon 210 Prozessor und 5-Megapixel-Kamera vorne und hinten, also gleiche Auflösung. Ein Qualcomm 8209 Prozessor gibt es dann bei dem Z320, ebenfalls 4,5 Zoll, 1 Gigabyte Speicher. Und davon gibt es offenbar keine S-Version. 129 Euro, der Kampfpreis hier gar nicht schlecht, aber naja, technisch gesehen finde ich schade, dass immer noch Hersteller aktuelle Geräte so herausbringen, denn das Problem wird sein, dass die Leute, auch wenn sie sagen, sie brauchen ja nicht so viel Power momentan, werden damit nicht glücklich werden. Innerhalb von kurzer Zeit werden sie Apps installieren wollen, die hier drauf nicht mehr laufen. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn das schadet Android, das schadet der User Experience und also ich wäre sauer und ich würde vielleicht sogar dann gar keins mehr kaufen, wenn ich ein unbedarfter Kunde wäre, mit Android-System drauf, wenn ich so eine Gurke kriegen würde, ja, weil ich das einfach nicht dann anders weiß. Gut. Ja, ganz nach meinem Geschmack hat Lenovo was rausgehauen, nämlich neue Phablets, ja, also und ja, die scheinen das auch jetzt tatsächlich so zu nennen. Es gibt nämlich das Fab und das Fab Plus. Nicht schlecht. Das Fab Plus hat ein 6,8 Zoll Display. Yay! Nicht schlecht. 1920x1080 Bildpunkte Auflösung. Ist mit einem Metallgehäuse. Unibody nennt sich das ganze Design. Metal Design. Und das bedeutet natürlich leider kein auswechselbarer Akku. Snapdragon 615 Prozessor. Der ist natürlich ein bisschen schwach auf der Brust. Mit 2 GB Speicher. Viel zu wenig. 32 GB fest eingebauter Speicher. Und eine SD-Karten. Ein SD-Karteneinschub immerhin. 13-Megapixel-Kamera hinten. 3500 mAh Akku. Okay. So, und jetzt könnt ihr natürlich euch ausmalen, wenn das schon das Fab Plus ist. Ja, dann kommt das Fab. Das hat ein 6,98 Zoll Display, also etwas größer sogar. Hat ebenfalls einen Snapdragon-Prozessor, aber nur 1 GB Hauptspeicher, 16 GB Storage. Und 1280x720 Bildpunkteauflösung mit einem 4250 mAh Akku. Also, was soll ich sagen? Ja, Displaygröße hier wieder gut, ja, aber die Leistungsdaten sind auch bei dem Fab Plus einfach zu schwach für heutige Verhältnisse. Ja. Sehr, sehr schade, finde ich. Aber das widerspricht auch genau dem, was immer wieder als Argument gebracht wird. Ja, die Firmen bringen ja nur noch ihre High-End-Geräte nur noch raus, groß, mit großem Display, und die Low-End-Geräte, das sind dann die mit kleinem Display. Stimmt nicht. Die bringen auch Low-End-Geräte mit großem Display raus. Naja. Aber immerhin gibt es noch von Lenovo einige neue Tablets, das Yoga Tab 3 und das Tab 3 Pro. Die haben es auch, zumindest designmäßig in sich, gefallen mir äußerst gut. Man kennt ja diese Yoga-Reihe, die bleiben auch in etwa optisch gleich. Ein bisschen was an der Farbe wurde geschraubt außen, aber ansonsten von der Form her gleich, und das gefällt mir auch sehr gut. Und die kommen mit einmal in 8 Zoll und einmal in 10 Zoll, beide mit Auflösung 1280 mal 800 Bildpunkte, und beide ein Quad-Core-Prozessor, 1 GB Speicher, Hauptspeicher 16 GB Storage, und einmal ein 6200 mAh Akku für das 8 Zoll Gerät, das 10 Zoll hat einen 8700 mAh Akku. Damit dürfte hier genug Power vorhanden sein, um mehrere Tage damit durchzuhalten. 8-Megapixel-Kamera. Ja. Ich finde es halt hier auch schade, dass es für mich natürlich auch gilt als unbenutzbar mit 1 GB Hauptspeicher. Und das werden die Leute dann auch merken. Das finde ich äußerst, äußerst schlecht. Ja. Also das Yoga Tab 3 ist damit natürlich aufs absolute Low-End Gerät beschränkt. Selbst ein Aldi Tablet hat mittlerweile mehr Hauptspeicher als das hier, und das ist schon ziemlich schade. Das Yoga Tab 3 Pro bringt es immerhin auf 2 GB Hauptspeicher. Ja. gerade so ausreichend, meiner Meinung nach, gerade so für das nächste Jahr noch. Und das war's dann. Ich würde es eigentlich sagen, nur für dieses Jahr. Aber okay, 16 GB Speicher, auch das ist natürlich sehr knapp bemessen. 10 Zoll Display, aber eine höhere Auflösung, 2560 x 1600 Pixel, ja. Ein 10.200 mAh Akku, 13 Megapixel Kamera hinten, 5 Megapixel Kamera vorne. Und das ist doch mal was schön. Also was Schönes. Also wenn jemand ein Tablet haben will mit gerade so ausreichender Leistung, ja, Intel Atom X5 Z8500 Prozessor kommt irgendwann zum Einsatz, aber mit genug Power, um längere Zeit auch mal damit arbeiten zu können, für den ist das Yoga Tab 3 Pro vielleicht mal ein Blick wert. Also gut, Lenovo auch weiter mit neuen Geräten am Markt. Und ja, ich lasse jetzt es mal. Ich könnte noch mehr Geräte heute vorstellen, aber jetzt lasse es erstmal. Ich warte mal noch ein bisschen. Und nächste Woche gibt es bestimmt auch noch ein paar Neuigkeiten von neuer Hardware. Ich komme jetzt mal zu Skype. Die haben nämlich ein Update gemacht und das ist jetzt ein neues Gewand, ja, Material Design durch und durch. Es ist ja eigentlich ein bisschen ruhig geworden um Skype in letzter Zeit. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil Skype ja zu Microsoft gehört und irgendwie mit Microsoft momentan wirklich totgeschwiegen. Ich weiß auch nicht ganz genau, was da los ist. Guck mal, sehr, sehr seltsam vor. Weil im Moment, sage ich mal, bringen die ja eigentlich ein paar interessante Sachen im Android-Bereich, aber das wird nicht sehr stark berücksichtigt. Auf jeden Fall Skype dürfte viele ein Begriff sein. Eigentlich, ja, würde schon sagen, fast schade, dass es nicht so stark benutzt wird. Ja, hätte mehr verdient. Allerdings im Businessbereich ist Skype immer noch weit verbreitet, aber zum Telefonieren, was kaum einer weiß, ist, dass man damit auch super chatten kann, ja, also ganz normale Textnachrichten verschicken kann, ja, und so weiter. Also nicht schlecht. Und das wurde auch nochmal verbessert in der neuen Version, die Textnachrichten. Aber auch eben das gesamte Design wurde überarbeitet. Und da ist dann auf jeden Fall mal ein Update angesagt, denn das ist wirklich doch ein ganz schöner Schritt. Übrigens, wer sich gewundert hat, es gab die Woche ein Update von Google mit Google Maps, und zwar ist jetzt Street View eine Standalone-App geworden. Ja, ich dachte, das ist Google macht gerade wieder so einen Rückzieher von diesen, ja, ich lager hier die Apps mal aus, ja, sondern man fasst es dann wieder etwas zusammen, aber ja, nichts damit. Jetzt gibt's im Handy auf einmal eine Standalone Google Street View App. Ja. Aber die hat ein paar interessante Sachen. Nämlich Full 360 Grad Ansichten, ja, und die kann man auch hinschicken, und zwar selbst, ja, wieder den Pixel, ja, kann man dann eben hingehen und ein 360 Grad Bild machen und das dann eben in Street View hochladen. Finde ich cool, ja, werde ich mich auch da dran beteiligen noch. Häuserfronten können nämlich nicht geschützt werden, meiner Meinung nach. Aber wer so ein paar Schildkröten mal hier genauer untersuchen möchte, der kann das auch tun, denn wie süß ist das denn, ja? Auf den Galapagos-Inseln hat eben Street View hier eine Schildkrötenwanderung eingefangen. Und wie genial ist das? Könnt ihr euch mal reintun. Dann könnt ihr auch vielleicht mal sehen, was für ein Potenzial denn das hier überhaupt hat, mit diesem neuen Google Street View, das übrigens auch im Web verfügbar ist. Ja, also das ist durchaus hier aufzurufen über den Link, den ich auch hier in den Show Notes habe. Und da könnt ihr hier schon sehen, diese Schildkröten, ja, wie es da rund geht. Und da könnt ihr auch dann eben schön reinzoomen. Die Auflösung ist sehr, sehr gut. ja, wie man es nicht anders gewohnt ist. Und ja, ich finde es ganz, ganz schön. Es sind noch ganz andere Sachen, ja, zu sehen, zum Beispiel Seelöwen, ja, unter Wasser. Ja, also auch Unterwasser Street View gibt es schon. Nicht schlecht. Gut, ja, Google Docs noch zum Schluss von den News möchte ich das gerne noch erwähnen. Und zwar gab es da eine Funktion, die ist sehr, sehr schön. Wird ja ständig neue Sachen hinzugefügt. Deswegen erwähne ich es nicht immer, aber diesmal ist was Interessantes hinzugefügt worden. Und zwar die Möglichkeit, in Google Docs zu recherchieren und einen Link zu der Recherche direkt in das Dokument zu übernehmen. Ja, und eventuell auch mehrere Teile noch. Das sieht schön aus im Dokument und bringt auch neue Möglichkeiten, wenn man eben ein Dokument schreibt, dass man dort gleich eben auch recherchieren kann und dann Text von außen als auch Bilder und URLs einfügen kann in das Dokument. Und das erspart Unmengen an Zeit, an Arbeit, wenn man größere Dokumente recherchiert. Also ich muss sagen, insgesamt ist dieses Trio Docs, Slides und Sheets momentan wirklich sehr, sehr gut. Nicht nur auf Mobile, sondern auch auf dem Web wurde da einiges geändert. Ja, beispielsweise gibt es jetzt auch im Web, wenn ich hier jetzt mal Docs aufrufe und ein neues Dokument öffne. Ja, dann gibt es hier jetzt zum Beispiel bei Start a New Document, kann man einmal wie gewohnt eben ohne Vorlage starten, ja, also mit einem leeren Blatt. Aber es gibt hier auch schon einige Vorlagen und da kann man dann zum Beispiel drüber auswählen, kann diese dann verändern oder einfach diese Vorlage benutzen, um eben seinen Text zu schreiben. Das finde ich ganz, ganz schön. Und ja, das macht eigentlich schon Laune, damit was zu anzufangen. Ich muss sagen, so es wurde ja kontinuierlich verbessert im Web und auf Android und es ist jetzt wirklich richtig gut zu nutzen. Ich habe das zwar schon früher gesagt, dass man das professionell nutzen kann, aber also mittlerweile muss ich sagen, es ist fantastisch, dieses Zusammenarbeiten auch, ja. Wenn mehrere Leute an einem Dokument arbeiten, ist sowas von genial. Das seht ihr in Echtzeit, ja. Wenn mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten, das ist richtig phänomenal, finde ich. Das macht Google Docs, damit meine ich eben alle drei Funktionen sozusagen, ja, zu einem professionellen Tool, dass man auch einsetzen kann, wenn man denn gewillt ist, seine ganzen Sachen in die Cloud zu legen. Und das ist natürlich hier ein Problem. Man kann übrigens, was immer gern vergessen wird, Google Docs, Sheets, Slides, alles klar, aber es gibt auch noch Google Forms, Google Drawings, Google My Maps, ja, und andere Apps, die man einfügen kann in Google Drive und damit eben auch benutzen kann. Und damit sind wirklich gute Sachen möglich. Ja. Fantastische Dinge. Aber wie gesagt, man muss damit dann einverstanden sein, dass sie in der Cloud existieren, diese Dokumente. Gut, bei der Community war nicht viel los, ja, kann ich mir auch vorstellen, denn schließlich war auch die letzte Sendung so kurz, dass es ja kaum hier ja Ansatzpunkte gab für groß jetzt Kritiken und so weiter, ja, aber immerhin der Matt Spike hat geschrieben zu TuneIn Pay Radio gibt es das in Deutschland schon, mal abgesehen von Sky im Paket würde Pay Radio Sport in Deutschland funktionieren. In jedem Fall ist mir die App im Laufe der Zeit zu unübersichtlich geworden. Für regionales Radio nutze ich momentan lieber radioplayer.de. Okay, ich habe mir jetzt die App noch nicht angucken können. Pay Radio, ja, es gibt einiges am Pay Radio, aber jetzt, ich weiß nicht, im Sportbereich bin ich da nicht so bewandert. Ja, da kann ich jetzt nichts sagen, aber es gibt einige Pay Radios, die man auch in Deutschland abonnieren kann. Übrigens, oder allen voran hier zum Beispiel das Digitally Imported Radio. Ich glaube, SDI-FM ist es, glaube ich. Nein, ist es nicht. Warte mal. Ja, schon lange ist es her. Ja, doch, DI.FM. So. Und das Digital Imported Radio bietet etliche Streams. Und da gibt es, wenn man das abonniert, ja, natürlich eine höhere Qualität. Ja, es startet 7 Dollar pro Monat. Dafür bekommt man dann eben 320 Kilobit MP3 oder 128 Kilobit AAC. Leider kein Ogwarbis bei denen. Kostenlos sind die Sender übrigens auch zu empfangen, allerdings nur mit 64 Kilobit AAC oder 96 Kilobit MP3. Klar, da ist natürlich die Qualität viel, viel besser. Außerdem hat man dann noch ein paar andere Funktionen mit den Apps, mit der App, die es dafür gibt für Digital Imported Radio. Digital Imported Radio hat jede Menge Radiokanäle. Es ist nicht nur ein Kanal. Also wenn ihr jetzt denkt, was 7 Dollar für einen Kanal, niemals, dann kann ich das natürlich verstehen. Aber ich weiß nicht, ich kann hier gar nicht zählen, so viel sind das. Ach Gott, also ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Jede Menge jedenfalls. Aus verschiedenen Bereichen, hauptsächlich Elektronikmusik oder elektronische Musik, ja. Classic Eurodance gefällt mir besonders gut. Oder beispielsweise Ambient. Der Ambient-Kanal ist wirklich einer von den besten. Chill and Tropical House natürlich auch. Chill Hop, Chill Out, und so weiter und so weiter, ganz klar. Electronic Pioneer ist auch sehr interessant. Hard Techno, Hardcore, Hard Dance, Jazz House. Also da gibt es jede Menge Sachen. Ja. Tech House, auch sehr interessant. Oder Vocal Chill Out. Nicht schlecht. Also da gibt's einiges, ja. Die haben sogar Russian Club Hits drauf, ne? Obwohl das ein US-Sender ist, auch nicht schlecht, ja. Also die sind gut. Psychill gefällt mir auch sehr, sehr gut natürlich. Aber das sind ja eben Geschmackssachen. Was ich damit sagen will, ist, dass es jede Menge Kanäle dafür gibt. Ja. Und von daher denke ich mal, sind 7 Dollar nicht unbedingt jetzt die Welt. Es gibt noch mehr Radiokanäle, die man abonnieren kann mit höherer Qualität dann und übrigens natürlich auch ohne Werbung, klar. Ja, also in der freien Version wird immer mal wieder Werbung eingespielt. Aber ich denke mal, das ist richtig okay. Ach, hier steht es ja, 80 Radiokanäle aus dem Bereich elektronische Musik. Ja. Und wenn jetzt elektronische Musik nicht euer Ding ist, ich bin überzeugt davon, dass es hier im Internet jede Menge Pay-Radio-Stations gibt. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Und die könnt ihr auch fast alle aus Europa aus eben abonnieren und da dann mal schauen. Ja, genau. Gut. Damit komme ich zur App der Woche. Und zwar, ha, das war so eine Sache, ja. Die App der Woche ist Book Catalog, eine Open Source und Free Software Katalog-Applikation, um eben eure wirklichen physischen Bücher, tja, zu katalogisieren. Und wenn ich mich jetzt mal da so hier umdrehe bei mir und guck da mal, das wird noch eine Arbeit. Ja, ich habe viele Bücher, obwohl ich schon seit einigen Jahren ausschließlich E-Books konsumiere, nur noch, sind das natürlich Überbleibsel aus früheren Zeiten und das sind, ja, also ich würde mal so jetzt grob schätzen, so 500, 600, 700 Bücher Minimum. Minimum. Ich würde sagen Minimum 500 Bücher bis 1000 könnte es sein. Ja, also so in dem Dreh rum. Alles Mögliche. Ja, alle möglichen Genres. Und tja, so ist das. Das war halt noch eine Zeit vorm Internet. Ja. Ja, unglaublich. Auf jeden Fall Wenn ihr auch solche Bücher habt, vielleicht nicht so viele, aber immerhin so viel, dass ihr doch gerne Übersicht hättet auf eurem Smartphone oder Tablet, was ihr denn so in eurer Bibliothek habt, und vielleicht kommt ja auch noch mal was Neues dazu, ja, dann könnt ihr so eine Buchkatalogisierungs-App nutzen. BookCatalog ist einer der besten, meiner Meinung nach. Ich bin übrigens drauf gekommen über LipBib. Ja, LipBib. Die hat mir eigentlich auch gut gefallen. Aber das Problem ist bei LipBib, dass man sich sofort, noch bevor man irgendetwas damit gemacht hat, anmelden muss. Und das gefiel mir gar nicht. Wieso brauche ich irgendwo einen Account, um meine Bibliothek zu verwalten? Ja, ich weiß, es hat seine Vorteile, aber zumindest die Möglichkeit, das einfach offline zu verwalten, sollte es doch geben, würde ich jetzt so nicht machen, und deswegen habe ich das ausgeschlossen hier. LipBib ist deswegen bei mir nicht die App der Woche geworden, eben deswegen. Ansonsten sieht es auch ganz gut aus, aber diesen Nachteil hat eben Book Catalog nicht, dass eben eine Open Source Software ist. Das Scannen von den Büchern ist zwar ein bisschen langsam, aber es funktioniert. Gesucht wird dann bei Amazon, bei Librebooks, glaube ich, ist es, und anderen Sources, um eben zum Beispiel Informationen über das Buch zu finden. Auch das Buchcover wird übernommen, falls vorhanden, was natürlich die Bibliothek gleich sehr, sehr viel schöner macht und übersichtlicher auch macht. Es gibt auch eine Funktion, um zu verwalten, wem man welches Buch geliehen hat. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Man kann die gesamte Sammlung exportieren und auch ein Backup machen davon. Man kann einzelne Bücherregale einrichten, wenn man das möchte. Also sagen dann, okay, ich will hier einige Bücher getrennt haben. Auch das ist möglich. Ah ja, gesucht wird in Amazon, Google Books, Goodreads und Librarything. Genau. Und man kann auch auswählen, nach was sortiert wird, also nach dem Autor, nach dem Titel, nach der Serie und so weiter und so weiter. Ich finde es ausgezeichnetes Teil. Warum ich jetzt nicht die riesen Begeisterungsstürme loslasse, ist, weil es leider ein kleines Problem gibt. Und zwar speichert dieses Programm alles im internen App-Speicher. Ja, so sieht's aus. Und deswegen haben hier auch schon einige Leute Probleme, sogar mit einer Sammlung von nur 51 Büchern ist der Speicher voll, und damit war's das. Und das ist natürlich nicht gut. Klar, ich meine, wenn man mehr Speicher hat und so, dann geht es natürlich auch. Aber das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Diese Daten ist genau das, was eben auf die SD-Karte gespeichert gehört. Ja. Und deswegen denke ich, das muss also auf jeden Fall noch eingebaut werden. Dann werde ich es auch nutzen. So werde ich es jetzt persönlich nicht nutzen, aus diesem Grund, weil ich habe keine Lust hier mit einer Bibliothek, die ich vielleicht dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr aufrufe, um zu gucken, ob ich den Titel da drin habe, ja, werde ich dafür keine zig Megabyte oder mit Bildercover, was weiß ich, wie viel das ist, verschwenden in meinem kostbaren App-Speicher auf dem Gerät für diese Bibliothek zu verwalten. Das geht nicht. Schade, schade, schade. Aber ansonsten muss ich sagen, wer genug App-Speicher zur Verfügung hat, so ein Nexus-Gerät mit 32 Gigabyte vielleicht, ja, der kann das mal wagen, und da wird also auch alles, wie gesagt, geboten, von der Übersichtlichkeit her, von dieser Ausleihfunktion her, alles super toll. Klasse. Bei mir eine 3-Sterne-App, wenn es diese SD-Kartenfunktion dann irgendwann mal gibt, dann wird es auch auf 5 Sterne hochgepusht. Ansonsten aber dennoch meiner Meinung nach verdient App der Woche in diesem Bereich, und deswegen so geschehen. Ja, damit sind wir Ende vom heutigen Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus, Uncast oben in der Suche eingeben, dann die Uncast Community auswählen. Dort könnt ihr dann alles loswerden. Oder ihr guckt einfach mal, wenn ihr nach Links und weiteren Infos sucht zu der Sendung auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, schon landet ihr irgendwo anders da. Das wollt ihr sicher nicht. Damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt und hab schon gesagt, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! That world.